إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. قال: وفي الباب عن جابر ابن سمرة وأسيد ابن حضير. قال أبو عيسى أي الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. بارك الله فيكم. هذا تابع إلى الباب الذي قبله، وكأنه استثناء منه، كأنه استثناء منه. والباب الذي قبله باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما مست النار. وكذلك بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم لم يتوضأ بعد أن أكل من الشاة عند المرأة الأنصارية. لذلك في الحديث في الباب حديثان: حديث البراء رضوان الله عليه: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم، من لحوم الغنم. قال: لا. وهناك الوضوء مما مست النار، فكأن الحديث الأول نسخ، أو الثاني عفوا نسخ الأول، ولكن بقي الأمر في الوضوء من لحوم الإبل. أما الخلفاء وكثيرا من الصحابة، الخلفاء وكثير من الصحابة ومالك والشافعي وأبو حنيفة، فيرون عدم الوضوء من أكل لحم الإبل، وحجتهم في هذا حديث جابر ابن سمرة، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل. أما الإمام أحمد من الصحابة يرون الحديث حديث البراء، وأما قوله كان آخر الأمرين عدم الوضوء فتأولوه الذين قالوا بعدم الوضوء، قالوا الوضوء هنا توضأ من لحوم الإبل، قالوا هذا ليس الوضوء الشرعي وإنما هو غسل اليدين. وأما الآخرون قالوا لا، حتى لو كان آخر الأمرين فهو عدم الوضوء مما مست النار مطلقا إلا لحم الإبل، لأن هنا الحديث حديث البراء أصرح في ذلك. المسألة فيها خلاف، وضوء تعود إلى حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة. الله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. في أتسيلهم bezüglich Wudu nehmen. Wenn man Kamel Fleisch verzehrt hat oder gegessen. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. البراء ابن عازب رضوان الله عليه اتسيلته دي بروفيت صلى الله عليه وعلى وسلم فو ديغ بخاك من ذا بروفيت بورد بخاك زلتن ذي وضوء نيمن ناخ ديم فاغتسيا ها ايه ها فاغتسيا ناخ ديم فاغتسيا فون فون كاميل فلاي sagte ja. Und der Schaf Fleisch sagte nein. Überhaupt kein Wudu zu nehmen. Das geht, Barakallahu fikum, in diesem Kapitel um diese Diskussion zwischen den Gelehrten. Kamelfleisch. Oder ungültig. Es gibt hier für gültig, gibt es eine Überlieferung von Jabir ibn Sa'd. Ungültig Al-Bara ibn Azib. Das heißt, wir haben zwei. Es gibt natürlich andere auch Überlieferungen, aber hauptsächlich, das sind diese zwei Überlieferungen. Und das sagt auch Tirmidhi selber. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Warum gibt es diese Diskussion? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, alles, was mit Feuer in Berührung gekommen ist, also jetzt vom Fleisch, wenn man das gegessen hat, dann muss man Wudu nehmen. Und das haben wir schon gehabt. Das war die Überlieferung von Abu Huraira. Und dann kam, barakallahu fikum, sakallahu khairan, die Überlieferung von Jabir, radwanullahi alayhi, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei einer Frau von Al-Ansar Fleisch von Ziege gegessen hat und er hat Asr-Gebet gebetet, ohne Wudu vorher zu nehmen. Das heißt, es gab allgemein, nach Verzehr bedeutet nach Essen vom Fleisch, muss man Wudu nehmen. Das war am Anfang. Beweis: Abu Huraira hat eine Überlieferung getätigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das sagt. Jetzt später, dies wurde aufgehoben. Was wird aufgehoben? Das wird nach dem Verzehr vom Fleisch, braucht man nicht mehr Wudu zu nehmen. Nicht mehr. Ist das so allgemein für alles? Nein, da gibt es Ausnahmen. Diese Ausnahme ist Kamel. Fleisch. Diese Ausnahme ist Kamelfleisch. Und da haben wir diese zwei Ansichten. Die vier Khalifen, viele Sahaba, wie Ibn Mas'ud und andere, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa. Diese sagen, kein Wudu. Beweis, Hadith Jabir ibn Samura. Er sagte, die letztere Entscheidung vom Prophet sallallahu alaihi wasallam war, dass man kein Wudu nimmt. Viele Sahaba, Ahmed, Ishaq, Ibn Rahawi, die sagen doch, Wudu nehmen. Beweis ist diese Überlieferung von Al-Bara. Das heißt, dieses Thema ist umstritten zwischen den Gelehrten. Es gibt zwei Ansichten. Diese Gelehrten sagen das, die anderen sagen das andere. Was ist das Richtige? Die erste Seite, die sagen, es gibt kein Wudu. Sie sagen, mit dem Wudu, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint hat, das ist nur Hände waschen. Weil im Arabischen gibt es zwei Arten von Wudu. Einmal Wudu, das bedeutet wirklich diese rituelle Waschung. Und einmal Wudu bedeutet nur sich waschen oder die Hände waschen. Es gibt zwei Arten von Wudu im Arabischen, zwei Bedeutungen. Einmal sprachliche, das heißt, wenn man sagt Tawadda'a, das heißt, da hat man die Hände gewaschen oder sich sauber gemacht. Das andere ist, Wudu Das bedeutet wirklich Wudu, Ritual. Und zweitens sagen, ja, Hadith Jabir und Sumar war zu, am Ende, und das ist klar dann. Die Gelehrten, die sagen, nein, die sagen, man kann nicht sagen, dass hier Wudu gemeint, das bedeutet sprachlich, sondern wenn man sagt Wudu, dann ist das Wudu, dann ist das die rituelle Waschung. Und Hadith al-Bara ist deutlicher. Und drittens, Hadith Jabir ibn Samura, es gibt hier nicht deutlich, dass man kein Wudu braucht. Man hat kein Wudu gemacht, das heißt nicht, dass man nicht Wudu machen muss. Und deshalb sagen sie, wir bleiben bei der Überlieferung von Bara. Denn diese vielen von Sahaba, die das gesagt haben, das ist deutlich. Auf jeden Fall, umstrittenes Thema, zwei Ansichten von den Gelehrten, sollte man nach den Beweisen hier suchen und die Beweise nehmen. Allah Ta'ala ala wa ala. Nur Kamel. Nur Kamel. Das geht um Kamel vielleicht, das geht nicht um was anderes. Ich das ein bisschen mit dem. Ja, ja. Hier bin ich am Fenster. Vom Fenster. Oder? Also. Weil das deutlich ist. Babu al-Wudu'i min Massi al-Dhakar. عن بشرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنة أنيس وعائشة وجابر وزيد ابن خالد وعبد الله عمرو. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث كذلك غير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. عن قيس بن طلق بن علي وهو الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك منه. قال وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب عن عتبة إلى آخره. بارك الله فيكم. إذن عندنا باب الوضوء من مس الذكر، وباب ترك الوضوء من مس الذكر، وهذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم مشهورة لحديث بسرة بنت صفوان. انتبه، امرأة هي التي روت هذا الحديث. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وأما الحديث الآخر هو حديث طلق ابن علي، طلق ابن علي، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أعليه وضوء؟ فقال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ يعني هذا أيضا قطعة من الإنسان مثل القطعة الأخرى، فإن مسه فلا شيء فيه. أي الحديثين كان الآخر؟ فهم يقولون أن حديث بشرى أتى بعد حديث طلق، يقولوا أن بشرى إسلام بشرى تأخر وطلق كان أصلا، فذلك هذا يكون ناسخ، ولكن هذا ليس كما قالوا تماما. ثم حتى ولو صح، فهل المعنى هنا أنه يجب عليه الوضوء أو أنه يستحب له الوضوء لحديث طلق ابن علي؟ فالمسألة فيها خلاف، وهذا الخلاف مشهور بين أهل. أما أحمد الشافعي وإسحاق فيرون نقض الوضوء بمس الذكر، أما أهل الكوفة مثل ابن المبارك وأبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم يرون عدم النقض. وأما لمالك تفصيل المسألة، وفي فقهاء ذكروا أنه إذا مس بباطن اليد ومس بظهر اليد ومس بكذا، هذا كله ما فيه هنا شيء. فما هو بارك الله فيكم القول الصحيح؟ طبعا هذه مسألة ترجيح، هذه مسألة ترجيح بين أهل العلم. شوف، قال: هذا ما ذهب إليه شرذمة من الفقهاء، والرواية التي ذكرها الترمذي قصتها أن مروان حاج فيه عروة بن الزبير المذكور في الرواية مطلقة، وهو المراد حيث أطلق ولم ينسب يعني من هو. وكان مذهب عروة أن مس الذكر لا ينقض الطهارة، فلما تحاجا في ذلك أرسل مروان شرطيا إلى بشرى بنت صفوان رضوان الله عليها يسألها عن الوضوء بمس ذكره، فأتى الشرطي من عندها وذكر أنها قالت بالوضوء من مس الذكر، فهذه هي الرواية التي رواها عروة عن بشرى أي بواسطة مروان وهذا الشرطي. وهناك من جزم بأن عروة سمعه من بشرى رضوان الله عليها. طبعا هناك من أهل العلم من أراد تضعيف الحديث هذا وتضعيف الحديث هذا، وقالوا أن حديث بشرى يعني من قال حديث طلق أقوى ومن قال حديث بشرى أقوى، لأن البخاري ذكر أنه قال هذا أصح شيء، ولكن الحديث الآخر بارك الله فيكم وهو لما قال: وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك، فهذا كذلك قال به الكثير من أهل العلم. والترمذي هنا يقول: وهذا أصح شيء في الباب، وهذا أصح شيء في الباب. وأما ابن مسعود وعمار وحذيفة وأبو هريرة وابن عباس وأبو الدرداء وسعد كلهم يرون بعدم نقض الوضوء لمس الذكر، والآخرون بارك الله فيكم يرون ذلك. طبعا كما ذكرت هم أرادوا أن يضعفوا، يعني الطرف الأول يضعف حديث الطرف الآخر، لكن يا أخوة الحديثان صحيحان. ولذلك كما ذكرت أن الفقهاء تكلموا في قضية أنه إذا مس الذكر قاصدا غير قاصد بحائل أو بغير حائل، وهذا كله من الأمور التي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا لا يعني يوجد عليها دليل واضح، لا يوجد عليها دليل واضح. طبعا إذن قول لأهل العلم بالنقض بمطلق المس، مس الذكر، وقول لهم بعدم النقض في مس الذكر، وقول قالوا إن مس بشهوة انتقض وبغيره لا. أين الدليل على هذا؟ هو من النصوص عامة، والصحيح أنه لو مس بشهوة وأخرج شيئا انتقض وإلا فلا. والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا المسألة فيها خلاف، من كان يرى هذا ما في مشكل، من كان يرى هذا ما في مشكل، إن شاء الله للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، فانتبه لهذا يا رعاك الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. كابيتل يرحمكم الله، كابيتل wer sein oder wer das männliche Glied berührt muss Wudu nehmen. Dann das nächste Kapitel. Wudu nach Berühren des Gliedes zu unterlassen oder zu verlassen. Beide Kapitel, weil das wichtig ist, Barakallahu fikum jazakum Allah khair. Und zwar, wir haben zwei Überlieferungen. Einmal von Busra radhiyallahu anha, einmal die Überlieferung von Busra bint Safwan radhiyallahu anha. Sie sagte, der Prophet sallallahu sagte, wer das männliche Glied berührt, muss Wudu nehmen oder sollte nicht beten, bis man Wudu nimmt. Und die Leute, die sagen, da muss man Wudu nehmen, die nehmen dies als Beweis. Und das sind einige von Sahaba radhiyallahu anhum und Imam Ahmed und Imam Shafi'i, Al-Auza'i und Ishaq ibn Rahawi. Die anderen, die sagen nein, weil es braucht nicht, dann nehmen sie Hadith Talq ibn Ali al-Hanafi. Und zwar erzählte, ein Mann fragte den Propheten, sollte man Wudu nehmen, wenn man sein männliches Glied berührt? Der Prophet sagt, das ist doch ein Teil oder besser Körperteil von dir oder ein Stück Fleisch von dir. Und daraus, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, kommen diese unterschiedlichen Ansichten. Eine Person berührt sein männliches Glied, ist Wudu ungültig oder nicht? Die Gelehrten, die nehmen Hadith Busra. Erstmal, eine Seite wollte sagen, diese Überlieferung ist schwach, die anderen sagen, diese Überlieferung ist schwach. Die sagte, die sagen, diese Überlieferung ist schwach, die anderen sagen, diese Überlieferung ist schwach. Aber es geht nicht hier um die Schwäche der Überlieferungen. Beide Überlieferungen sind authentisch. Aber es geht hier darum, erstmal, die Hadithe sind schwach. Zweitens, welche Überlieferung war zuerst und welche war zuletzt? Drittens, wie versteht man diese Überlieferung? Und viertens, welche Meinung ist die richtige? Deshalb, Barakallahu fikum, wir haben diese zwei Hauptansichten. Berühren des männlichen Gliedes macht Wudu ungültig. Hadith Busra. Hadith Talq, berühren Wudu gültig. Das sagen Gelehrten, Es gibt noch eine dritte Ansicht von einigen Gelehrten. Die sagen, wenn man das berührt mit Lust, dann Wudu ungültig. Ohne Lust sagen Wudu gültig. Noch eine Ansicht. Wenn man berührt und man produziert etwas, Produktion von Flüssigkeit, Lustflüssigkeit oder transparente Flüssigkeit, Al-Madi, dann Wudu ungültig. Wenn nicht, dann gültig. Allah Ta'ala, ala wa alam, das ist die beste Aussage. Und dann wie diese beiden, weil man verbindet alles zusammen. Das heißt, bitte, man sollte keine Probleme untereinander haben wegen solcher Themen. Eine Person sagt das, die andere Person sagt das, die Gelehrten natürlich. Da muss man nach Beweisen hier handeln. Wer richtig gesagt hat, bekommt zweimal Lohn. Wer falsch gesagt hat, bekommt einmal Lohn. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي؟ أي عروة. قال قلت من هي؟ إلا أنت. قال فضحكت. قال أبو عيسى أي الترمذي وقد روي نحو هذا من غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء، وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. أما الحديث فهو صحيح، كذلك رواه أبو داود الحديث. فذلك بارك الله فيكم، هذا دليل واضح ظاهر على أن مس الزوجة مثلا لا ينقض الوضوء، لأن النبي قبل ولم يتوضأ صلوات ربي وسلامه. أما أن يقال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان خاصا لما حدثت به عائشة رضوان الله عليها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كابتل وانت لاسن دس وضوء اس وانت لاسن دس وضوء اس ناخ كسن دا اي خاو Und zwar Urwa Urwa Radwallah alayhi, erzählte von Aisha Radwallah alayha. Sie sagte: Der Prophet küsste eine seiner Frauen und erneute nicht sein Wudu. Ha? Erneuerte nicht sein Wudu. Urwa fragte sie: Warst du das? Sie lachte. Wallah alayhi. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Aisha geküsst und er ist zum Gebet gegangen, ohne Wudu zu erneuern, ohne Wudu zu nehmen. Das ist ein klarer Beweis dann, wenn man eine Frau berührt, dies Wudu nicht ungültig macht. Und es gibt viele von den Gefährten und von Tabi'in, die das erklärt haben und die gesagt haben, wenn man auch eine Frau berührt oder küsst, da natürlich die Ehefrau oder die Schwester oder die Mutter und so weiter. Nicht jetzt, dass eine Person zum Bahnhof geht und küsst eine Frau, sagt, mein Wudu ist. Dein Iman ist dann nach unten, nicht dein Wudu. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Sufyan al-Thawri, Ahl al-Kufa, Abu Hanifa, auch den Geschichten, sagen, es ist nicht Malik, Auza'i, Shafi'i, Ahmed, Ishaq, sagen doch, man muss Wudu nehmen. Und Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Das geht um diese Überlieferung, weil die Gelehrten, die diese Überlieferung als schwach eingestuft haben, obwohl die Überlieferung ist authentisch, diese Leute haben gesagt, ja, wenn man eine Frau berührt, dann muss man Wudu nehmen. Aber das ist nicht der Fall, weil der Prophet ﷺ seine Frau geküsst hat und der Prophet ﷺ berührte Aisha im Gebet und er hat Wudu nicht wiederholt, sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha sagte, ich habe gebetet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gebetet in meinem Gemach. Das war so ein kleiner Raum, nicht wie hier große Räume, klein. Und ich hatte meine Füße vor ihm. Und als er Sujud machte, er hat mich gekniffen. Dann habe ich meine Beine so gebeugt, nicht mehr gestreckt. Als er dann aufstand, dann habe ich meine Beine gestreckt. Das ist eins. Und das zweite ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gebetet und Aisha sagte, das war dunkel. Und dann habe ich gekriegt und ich wollte sehen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, wo meine Hände auf seine Füße kamen und ich habe die Kälte seiner Füße gespürt in meinen Händen. Das heißt, da kann man nicht mehr sagen, dass Berühren der Frau oder wenn eine Frau einen Mann berührt, das Wudu ungültig ist. Außer die Aya, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, au lamastum an-nisa, au lamastum an-nisa. Das wird, oder ihr, dass ihr die Frauen berührt habt, dass man Wudu nimmt. Aber lamastum hier bedeutet klar, dass es hier, das geht um Jima', das geht hier um Geschlechtsverkehr. Es geht um Geschlechtsverkehr. Und wenn man die Aya betrachtet an sich selbst und sieht die Aya, dann sieht man, dass hier Lamestum, das wird Al-Jima'. Deshalb sagt Ibn Abbas, das geht hier um Geschlechtsverkehr. Und das geht nicht um Berühren. Obwohl andere Sahaba, die sagen, wenn man die Frau berührt nur so, dann ist Wudu ungültig. Aber richtig ist, wenn man bloß berührt hat, ohne Lust, dann ist Wudu gültig und Beweis dafür ist klar hier, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Aisha geküsst hat und er hat Wudu nicht wiederholt. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu hamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Habt ihr Fragen, bitte schön? Keine Fragen? Die Brüder und Schwestern im Internet, barakallahu fikum. Wir beten jetzt Isha, haben wir Admin, ja? Okay, ihr könnt Fragen an die Admin schicken. Ich komme wieder in Italien nachher. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.